ich rausging. Von der Neuigkeit erfahren. Ich konnte es kaum glauben. Ich hätte sowas nie gedacht. Scheiße. Du bist zwar hübsch, doch echt so doof. Du spielst mit allem und mit jedem. Und wenn was schief geht, guckst du doof. Du spielst mit allem.